Schönen guten Tag, Herr Hippler. Schönen guten Tag, Herr Barenbeck. Herr Hippler, wir hören in diesen Tagen viel von den schwersten Unruhen seit Jahrzehnten im Iran, von den größten Protesten. Wie beurteilen Sie die Protestbewegung? Nun, es ist offensichtlich ein Wendepunkt. Das heißt, wir hatten in den letzten 10 Jahren eine Situation, in der sehr viel Entpolitisierung auch in der Jugend gewesen ist, hin ins Private, in den Konsum und solche Dinge und eine gewisse Zynismus und ein Heraus aus der Politik. Und jetzt aufgrund der Empörung, so offensichtlich die Wahl gestohlen bekommen zu haben, gibt es so blitzartig eine so breite Massenbewegung, dass, glaube ich, ziemlich alle davon sehr überrascht worden sind. Der Jugend ist der Wahlsieg gestohlen worden, haben Sie gerade gesagt. Es gibt also auch aus Ihrer Sicht keine Zweifel mehr daran, dass das Wahlergebnis massiv gefälscht worden ist. Nein, ich glaube, solche Zweifel sind nicht mehr angebracht. Es gibt jetzt so viele sich immer weiter bestätigende oder sich ergänzende Hinweise. Wir haben Informationen direkter und indirekter Art aus dem Inmissim, aus der Wahlkommission. Wir haben aus den von dem Büro Rezai, aus allen möglichen Bereichen. Wir haben bereits Korrekturen von Wahlergebnissen aus Provinzen, die jetzt durchsickern. Das heißt, es ist erstaunlich, wie massiv diese Wahl gefälscht worden ist. Also, dass vorher manipuliert würde, etwa durch die Einschränkung der Berichterstattung der Medien, durch das Verbot von Zeitungen, durch alle möglichen Dinge, das war ja klar. Und trotzdem hatte man mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. Und dass dann halt der Verlierer, der offensichtlich sehr eindeutig verloren haben muss, so eine dreiste, sich fast 2/3 Mehrheit zusammenfälschen lässt, das hat, glaube ich, den Zynismus, mit dem man ja rechnete, in so eine Empörung umgedreht. Also insofern die Dreistigkeit der Fälschung ist das Besondere, nicht die Manipulierung an sich. In der Süddeutschen Zeitung von heute ist von einem engen Vertrauten Mousavis zu lesen und zu hören. Und er berichtet, das Innenministerium in Teheran habe Mousavi noch in der Nacht zum Samstag darüber informiert, dass er die Wahl mit einer Mehrheit von 70% gewonnen habe. Wie bewerten Sie solche Aussagen? Nun, also ich kann schon bestätigen von verschiedenen Quellen, dass es eben vorher in mehreren Bereichen immer wieder Meldungen gegeben hat aus der Wahlkommission, aus dem Innenministerium, dass Mousavi mit deutlichem Abstand vorne liegen soll. Da wurden damals noch keine Zahlen berichtet. Auch bei manchen Auslandsiranern, die im Konsulaten oder Botschaften abgestimmt haben, hat man ihnen zum Teil bereits Zwischenergebnisse mitgeteilt, nachdem Mousavi deutlich vorne läge. Ein paar ganz gute Quellen haben mir gestern oder vorgestern, ich glaube gestern Morgen, durchgegeben, dass Mousavi 19 bis 20 Millionen Stimmen haben soll, Ahmadinejad 5,6 oder 5,7 und Karoubi 13 Millionen Stimmen. Das würde dem ungefähr nahe kommen. Also insofern zugesichert zu gewinnen, das wäre ich ein bisschen skeptisch, aber dass der Trend einen sehr deutlichen Wahlsieg für Mousavi auch aufgrund der hohen Wahlbeteiligung und der Begeisterung, die man ja spüren kann, dass es das gegeben hat, davon kann man schon ausgehen, ja. Nun soll auf Anweisung des geistlichen Führers des Landes der Wächterrat die Wahlen überprüfen. Wie ernsthaft wird der Wächterrat dies betreiben? Also wenn der Druck nachlässt von unten, wird es jetzt 1, 2, 3 Wochen Prüfungen und Sitzungen und Gespräche geben und dann wird alles abgenickt werden. Davon kann man ausgehen. Das heißt, der Wächterrat ist handverlesen vom Führer, wie er ja im Iran genannt wird, also von Khamenei, dem religiösen, auf Lebenszeit gewählten Führer. Die Leute sind von ihm ernannt und er hat sich bereits vorher, also direkt nach dieser Wahl, nach der gefälschten Wahl, 100%ig hinter Ahmadinejad gestellt und hat erklärt, das wäre der Willen Gottes gewesen, dieses Wahlausgang mit dem Sieg von Ahmadinejad. Das heißt, zu hoffen, dass die eine faire, unabhängige Untersuchung machen, wäre sehr, sehr blauäugig. Andererseits gibt es aus der Gesellschaft so hohen Druck, auch von den hohen Geistlichen aus Qom zum Beispiel, gibt es halt wirklich ganz massiven Erklärungen bereits. Manche Kleriker sprechen davon, dass diese Wahlfälschung Haram, also sozusagen Ketzerei sei. Also wenn von unten aus der Bevölkerung und aus der Geistlichkeit zunehmend Kritik bleibt und sich noch verschärft, dann hat der Wächterrat ein riesiges Problem, diese Fälschung abzunicken. Wenn er freie Hand hätte, dann würde ich nicht zweifeln, dass er das tun würde. Welche Optionen hat denn das Regime im Moment im Umgang mit den Demonstrationen? Sie sind verboten, sie finden trotzdem statt. Es gibt Berichte über Verhaftungen, Berichte über strenge Sicherheitsmaßnahmen am Rande, über Prügeleien, über Tote. Wie geht die Führung Ihrer Einschätzung nach mit dieser Protestwelle um? Also im Moment ist sie sehr verunsichert. Man hatte eben wirklich gedacht, durch das Verbot eben die Spitze brechen zu können, weil es eben möglicherweise ein paar tausend Leuten hätten sein können, gegen die man dann auch polizeilich repressiv hätte vorgehen können. Das ist durch diese riesigen Massenproteste und die jetzt sicher auch auf andere Städte ausdehnen, gescheitert. Und seitdem besteht eine gewisse Hilflosigkeit, eine gewisse Lähmung, will mir scheinen. Man hatte erst versucht, die Kritiker an den Wahlen und die ersten Demonstranten als ausländische Agenten einzustufen und dann repressiv behandeln zu können. Das ist bei diesen riesigen Massen einfach nicht mehr zu machen. Insofern, da hat man ein großes Problem. Und jetzt hängt es in der Führung davon ab, ob sich eben aufgrund dieser riesigen Proteste manche Leute, die selbst gegen Ahmadinejad sind, die ihn hassen, auch religiöse Führer, politische Führer, ob die Angst haben, dass diese Massenproteste das gesamte Regime destabilisieren und sich dann trotz ihrer Kritik, trotz ihrer Abneigung hinter ihn stellen werden. Das wäre eine sehr unangenehme Entwicklung. Oder ob sich die gegenwärtige Tendenz fortsetzt, dass halt die Führung fragmentiert, dass die Unsicherheit dort wächst und dass eben Leute, die eigentlich immer sehr wichtige Rollen in der Islamischen Republik gespielt haben, jetzt auf Distanz gehen und gegen den Wahlsinn sind. Und da wird ganz entscheidend sein, was Larijani, der Parlamentspräsident, und was Ex-Präsident Rafsanjani sagen wird. Wenn die sich jetzt öffentlich gegen den jetzt Präsidenten stellen würden, dann wird das wahrscheinlich noch einen ganz anderen Teil von Klerikern mit rüberziehen. Glauben Sie also, dass, wenn es weitergeht mit den Demonstrationen, dass das Regime insgesamt Gefahr läuft, ins Wanken zu geraten? Also zum ersten Mal schon, ja. Also ich meine, Prognosen ist es so eine Sache. Aber wenn es eben wirklich nicht gelingt, oder wenn diese Demonstration, wenn dieser Druck nicht einschläft, nicht unter Kontrolle gebracht werden kann, und da deutet im Moment nicht so schrecklich viel drauf hin. Und wenn das eben dazu führt, dass halt aus der religiösen Führung und aus der politischen Führung die Einheit nicht sich hinter Ahmadinejad zusammenfinden wird, dann steht alles zur Disposition. Dann haben wir wirklich eine Situation, in der eine ganz, ganz neue historische Phase des Iran denkbar wird. Dann ist sie noch nicht da, aber zumindest wird das eine Tür öffnen. Ob man dann durchgeht, ist dann natürlich nochmal, muss man dann später nochmal fragen. Die Einschätzung von Jochen Hippler, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.